Zu einem Hurra-Gebrüll gibt es in den darauffolgenden Monaten wenig Anlass. Aus einer vermeintlichen Bilderbuchschlacht wird ein schonungsloser Stellungskrieg in Schützengräben mit Bomben, Granaten und Giftgas. Millionen müssen elendiglich sterben, um minimale Geländegewinne zu erzielen. Die Begeisterung der Truppen und der Zivilbevölkerung lässt zu wünschen übrig. Mit vaterländischen Propagandaaufnahmen wird auf Kaiser komm raus eine gute Stimmung herbeibeschworen.